Erster, dies ist eine Botschaft. Es ist Gottes Wort für Israel. Maleachi bringt es. Zweiter, Jahwe sagt, ich liebe euch. Ihr fragt, wie zeigst du deine Liebe? Jahwe sagt, Esau ist Jakobs Bruder. Aber ich liebte Jakob. Dritter, ich hasste Esau. Seine Berge wurden leer. Wilde Tiere lebten dort. Sein Land war zerstört. Vierter, Edom sagt, unser Land ist kaputt. Wir bauen es wieder auf. Aber Jahwe sagt, sie bauen. Ich reiße es wieder ab. Man wird sie nennen, böses Land. Jahwe ist für immer zornig auf sie. Fünfter, ihr werdet es sehen. Ihr werdet sagen, Jahwe ist groß. Er ist größer als Israel. Sechster, ein Sohn ehrt seinen Vater. Ein Diener ehrt seinen Herrn. Jahwe sagt zu den Priestern, ich bin euer Vater. Wo ist meine Ehre? Ich bin euer Herr. Wo ist mein Respekt? Ihr ehrt meinen Namen nicht. Ihr fragt, wie ehren wir dich nicht? Siebter, ihr bringt schlechte Opfer auf meinen Altar. Ihr fragt, wie ehren wir dich nicht? Ihr sagt, Jahwes Tisch ist nicht gut genug für uns. Achter, ihr bringt blinde Tiere als Opfer. Ihr denkt, das ist nicht schlimm. Ihr bringt lahme oder kranke Tiere. Ihr denkt, das ist auch nicht schlimm. Gebt so ein Tier eurem Chef. Wird er sich freuen? Wird er euch danken? Fragt Jahwe. Neunter, versucht, Gott gnädig zu stimmen. Dann gibt er uns Gnade. Aber ihr habt das getan. Kann er euch dann noch helfen? Fragt Jahwe. Zehnter, ich wünschte, jemand würde die Tempeltüren schließen. Dann müsstet ihr kein Feuer mehr auf meinem Altar anzünden. Jahwe sagt, ich will nichts von euch. Ich will keine Opfer von euch. Elfter, mein Name ist groß auf der ganzen Welt. Alle Völker ehren meinen Namen. Sie bringen mir gute Opfer. Sie bringen mir Weihrauch. Mein Name ist groß bei allen Völkern, sagt Jahwe. Zwölfter, aber ihr macht meinen Namen schlecht. Ihr denkt, Jahwes Tisch ist nichts wert. Ihr sagt, das Essen vom Tisch ist eklig für uns. Dreizehnter, ihr sagt, das Essen ist zu viel Arbeit. Ihr wollt es nicht, sagt Jahwe. Ihr bringt gestohlene Tiere. Ihr bringt lahme und kranke Tiere. Wollt ihr, dass ich das als Opfer nehme? Fragt Jahwe. Vierzehnter, ein Betrüger ist verflucht. Er hat ein gutes männliches Tier. Er verspricht es Gott. Aber er opfert ein schlechtes weibliches Tier. Jahwe sagt, ich bin ein großer König. Mein Name ist gefürchtet bei allen Völkern.